Deutschlandfunk Soundcheck. Mit dem zweiten Teil der Musik der Tambourine Men und damit mit dem zweiten Teil der Musik der Birds. Noch ein paar Worte zu dem Song, den wir vor den Nachrichten gehört haben. Drugstore, Truck Driving Man, das war, wenn man so will, Roger McGuinns zynische Abrechnung mit der Country-Musik. Denn im Text heißt es, he's a drugstore, truck driving man, he's the head of the Ku Klux Klan. Er ist der einzige DJ, den man nach drei hören kann. Er mag Country-Musik, wir spielen in einer Rock'n'Roll-Band. Und warum er uns nicht mag, das ist uns nicht klar. Ein Song, den Roger McGuinn noch zusammen mit Graham Parsons geschrieben hatte. Der hatte die Band zu diesem Zeitpunkt allerdings schon verlassen. 1969. 1969 war die Overkill-Rate der USA doppelt so hoch wie die der UdSSR. 14-fach auf der einen, 7-fach auf der anderen Seite. Der Westen war hoffnungslos überlegen und zwei junge Männer träumten noch, obwohl der Westen seine Macht nach außen in Konfliktgebieten Vietnam demonstrierte. Obwohl innere Stärke jene spürten, die zwar nicht gegen das System, auf jeden Fall aber gegen dieses Engagement in Vietnam waren. Dr. Benjamin Spock, ein Kinderarzt und ein Jahr zuvor mit dem renommierten Tom Paine-Preis, der den gerechten Kampf um Freiheit und Gleichheit symbolisiert, ausgezeichnet, wird wegen Aufforderung zur Kriegsdienstverweigerung zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Abby Hoffman, Studentenführer, muss vor dem Untersuchungsausschuss für unamerikanische Aktivitäten über eben diese Aussagen. Hoffman erscheint in einem Hemd, das aus der US-amerikanischen Flagge geschneidert ist. Als Polizisten ihm das Hemd vom Leib reißen, werden sie sich erschrocken haben. Sie erblicken die Vietcong-Fahne, die Hoffman sich auf die Haut gemalt hatte. Der Traum zweier jungen Männer, statt zu Pferde auf Motorrädern auf den Spuren ihrer Urgroßväter zu reisen, wurde jäh gestoppt. Hören wir also The Ballad of Easy Rider. The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down. Take me from this road to some other town. All he wanted was to be free, and that's the way it turned out to be. Flow, river, flow, let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow, past the shady tree. Go, river, go, go to the sea. Flow to the sea. River flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow, let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Ganga Din heißt dieser Song. Ganga Din, geschrieben von Gene Parsons von der LP The Ballad of Easy Rider. Vorne auf der LP ist eine alte Indian zu sehen gewesen, also ein altes Motorrad, der Vorläufer, wenn man so will, der Harley Davidson. Und diese Indian, die gehörte dem Großvater von Gene Parsons auf der Indian. Ein Herr, vielleicht ist es der Großvater, er steht irgendwo in der Wüste mit seiner Indian und hat ein Gewehr über den Arm gelegt. Einen Song hören wir noch von dieser EP, The Ballad of Easy Rider, die wieder sehr, sehr folkig war, was möglicherweise auch an Gene Parsons gelegen hat und an Clarence White, dem wunderbaren Gitarristen natürlich der Birds, der eigentlich von der Country-Musik kam. Aber wie auch immer, einen Song hören wir noch, und zwar einen Song, mit dem sich die Birds zum zweiten Mal direkt an eine Person wenden. Der erste Song, den ich meine, das war He Was a Friend of Mine. His Killing Had No Purpose, His Killing Had No Rhyme. Das war ein Song geschrieben, der sich mit dem Tod von John F. Kennedy, mit dessen Ermordung befasste. Und hier ist es eine Gruppe gewesen, mit der sich die Birds befasst haben. Eine Gruppe, an die der Song gerichtet war. Armstrong, Aldrin und Collins. Und das waren natürlich die drei Männer, die den Mond zum ersten Mal bestiegen hatten. Die Birds also und Armstrong, Aldrin und Collins. Minus 20 and counting. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. We have ignition. 3, 2, 1. We have liftoff. Standing over there, so I snuck up on her nice and easy, got my rope out, and I flung it in the air. I'm gonna catch that horse if I can, and when I do, I'll give her my I'm going to catch that. and I'm pulling on her, and she's pulling back like this mule going up a ladder. And I take a choice and I jump right up on her. Damned if I don't land right on top of her. And she takes off, running up onto the ridge, higher than I've ever been before. She's running along just fine, till she stops and something spooked her. It's a sidewinder all coiled and ready to strike. She doesn't know what to do for a second, but then she jumps off the edge, me holding on. Above the hills, higher than eagles, were gliding, suspended in the sky. Over the moon, straight for the sun, we were riding. Ein Song von Untitled, dem einzigen Doppelalbum der Byrds. Eine LP im Studio produziert, die andere live. Mit einer 20-minütigen Fassung von 8 Miles High. Ein Klassiker als Jam-Session-freier Rock'n'Roll. Die Byrds waren zu einer wirklichen, ernstzunehmenden Rockband geworden. Und Untitled mit dem kleinen Hit Chestnut Mare, das war der Song, den wir gerade gehört haben, übrig geblieben von McQueens versuchter Neuvertonung des Ibsen-Dramas Peer Gynt, bekam endlich wieder die entsprechenden Kritiken, gute Kritiken. Und Skip Batten, der Bassist von damals, erinnert sich, weißt du, immer wenn man im Studio ist, sollte man das Gefühl haben, die größte Sache der Welt zu machen, anders geht es nicht. Wenn man an einem Projekt arbeitet, sollte man sich immer vor Augen halten, das möglichst Beste daraus zu machen. Ich glaube, so empfanden wir uns damals während der Aufnahme von Untitled, aber auch während der Abmischung. Einen Song hören wir noch, und zwar einen Live-Song, Love of the Bayou, die Byrds. Ladies and gentlemen, let's have a fine hand for the Byrds. We'll be right back. way back. I'm the lover of the bayou. Mark your doorstep with a halfway flag. I'm the lover of the bayou. Raised and swam with a crocodile. Think I taught me the mojo style. Sucked and weaned on chicken bile. I'm the lover of the bayou. Master lock. I learned to float in the water clock. Learned to capture the lightning shock. I'm the lover of the bayou. And I got cats and teeth and hair for sale. I'm the lover of the bayou. There are zombies on your tail. I'm the lover of the bayou. I cook the fat in the gumbo pan. Drank the blood from a rusty can. Turned me into the hunger man. I'm the lover of the bayou. timber held together by certainty. Climbed a battle tower, looking up instead of down. We need room to gamble. Sunday morning exercises started stand alone. Feeling in the vacant spaces with the truth, the truth. Into meditation, slowly sinking in. See the dreams we dream, looking up instead of down, instead of hiding. Absolute happiness ties the ropes that bind. Greatness in unity shines within the mind, shines within the mind. Absolute Happiness hieß dieser Song, geschrieben von Skip Bettin, dem Bassisten und Sänger der Byrds zu dieser Zeit, und seinem Songwriting-Partner Kim Fowley. Skip Bettin hat diverse Songs zusammen mit Kim Fowley, diesem Hollywood-Typen, dem ehemaligen Produzenten von Doris Day und so weiter und so fort, der 185 goldene Schallplatten für seine Produzententätigkeit bekommen hat, geschrieben. Und Skip Bettin ist auch der gewesen, der diesen Song gesungen hat. Der Song davor, der hieß I Trust, geschrieben von Roger McQueen. Und beide sind von der vorletzten LP, abgesehen von der unseligen Reunion aus dem Jahr 1973. Beide Songs sind also von der vorletzten LP der Byrds gewesen. Byrd Maniacs hieß diese LP. Herrlich überproduziert vom damaligen Produzenten Terry Melcher, ohne das Wissen der Byrds. Wir hören noch einen Song von dieser LP. Den hat Jackson Browne geschrieben. Und der Song, der heißt Jamaica Say You Will. Die Byrds 1970. Roger McQueen, Clarence White, Skip Bettin und Gene Parsons. So they would not tell. Dieser Song, gesungen von Gene Parsons. Er singt ihn, wenn er Gelegenheit dazu hat, noch heute. Wir sind im Jahr 1971 und diese LP mit dem Titel Farther Along ist die letzte Birds LP gewesen, abgesehen von dieser Reunion zwei Jahre später, also 1973. Diese LP Farther Along ist in London produziert worden, die einzige Birds LP, die im Ausland produziert worden ist. Und ein Song findet sich darauf, den hat Gene Parsons zusammen mit dem damaligen Roadie geschrieben, mit dem Roadie mit Namen Stuart Dinky Dawson. Der Song heißt BB Class Road. Es wurde immer wieder vermutet, dass der Roadie diesen Song auch singt. Das tut er nicht. Aber der Song, der dreht sich halt ums Leben auf der Straße. Die Birds und BB Class Road. Yeah, now listen here. This song's dedicated to all the road managers that are worth a dang anywhere in the world. We want you to know what we think of you. All right. We're driving down the highway 7 days a week. Looking for number one. Looking rather bleak. Well, I'm a roadie. What a job being a roadie. Hey, I'm a roadie. A BB class road. Well, getting to the gig on time is not so hard to do. The only way to break a crime, a speeding is a thing to do. Yeah, well, I'm a roadie. What a job being a roadie. Hey, hey, well, I'm a roadie. A BB class road. Come on now, little Clarence, get it. Hey. Say, someday you're gonna miss a flight. Well, I'm a roadie. Here today, trouble over things. Yeah, well, I'm a roadie. A BB class road. A BB class road. Hey, hey, a BB class road. BB Class Road, die Birds aus dem Jahre 1971. Und nun ein Song, der Farther Along heißt und der der Titelsong dieser letzten LP gewesen ist. Farther Along ist ein Traditional. Und Clarence White, der Gitarrist, hat es arrangiert. Man hört gleich eine verdammte Menge Gitarren und Mandolinen. Und ein Song, den die Birds in akustischer Version aufgenommen haben. Farther Along. Farther along we'll know all about it. Farther along we'll understand why. Cheer up, my brother, live in the sunshine. We'll understand it all by and by. When we see Jesus coming in glory, when he comes from Was dann folgte, waren unzählige Versuche in verschiedenen Besetzungen und Absplitterungen und Zusammensetzungen, die späten 70er und 80er hindurch in Erinnerung zu bleiben. Gerichtliche Auseinandersetzungen und die um die Namensrechte waren die Konsequenz. Und 11 Männer hatten knapp 10 Jahre lang versucht, als The Birds etwas andere Musik zu machen. Was sie hinterließen, waren dann, wie gesagt, diverse Versuche, die Band wiederzubeleben. McGinn, Clark, Hinman, Roger McGuinn's Thunderbirds, diverse Besetzungen der Flying Burrito Brothers, die vielen, vielen Soloalben, die es gegeben hat und immer noch gibt. Roger McGuinn hat letztes Jahr eine Solo-LP gemacht, Gene Parsons hat eine Solo-LP gemacht und so weiter und so fort. Und ein paar Tote haben sie auch hinterlassen. Graham Parsons, Clarence White, Gene Clark und was mit Michael Clark ist, das weiß ich nicht so genau. Captain Soul nannte die Band einen ihrer Songs. Captain Soul demonstrierte die Unfähigkeit der Band, mit Soul, also mit Seele zu spielen. Sie waren Intellektuelle und standen der Soul-Musik etwa so nah wie Maurice Chevalier. Skip Batten, der letzte Bassist der Band und damals noch nicht dabei, also zu Zeiten von Captain Soul, bezog sich in seinem ersten Soloalbum noch einmal auf dieses Stück, diesen Kontext. Captain Video, ein Song über Roger McGuinn, war eine elegische Schilderung der Subkulturmythologie. Captain Video stand für das abstrakte, geistige Verhältnis der Musik zur Musik. Und die spekulative Philosophie eines Roger McGuinn wurde noch einmal reflektiert. Skip Batten also und Captain Video. Und zum Anfang singt er: "Well, I was there at the beginning playing California Rock and Roll." Well, I was there at the beginning playing California rock and roll. My spirit visits Truensburg, and my guitar gets much too hot to hold. Don't call me Captain Soul, Captain Video. Ah, submit yourself to Allah inside the metaphysic mesh. Let my soul go where you want it to. Alive is the universe. Don't call me Captain Soul, I'm Captain Video. But I said go. I love Albert Einstein, go. I don't know, Captain Video. All right. das war's. Das waren die Tambourine Man, Mr. Tambourine Man, die Musik der Birds und zum Schluss bis zu den Nachrichten. Der letzte Teil der langen Version von 8 Miles High. Tschüss. We'll be right back. so much for being a beautiful audience. Good night. God bless you.